Hallo und herzlich willkommen zu Mach, der Form, in der uns Dominik was Ach-Ähnliches näher bringt, aber in kurz und knapp. Und wir machen dabei einfach Das ist echt, heute ist irgendwie nicht so ganz 100% klar, wie die Reihenfolge ist. Aber gut, ich habe die, mache ich natürlich gerne. Der Harald hat mir auch vor einiger Zeit schon geschrieben, hier ist der Harald, hab heute nach der Suppe ein neues Rätsel für euch erstellt. Aber die Hauptfrage ist, okay, welche Suppe war es? Was für eine Suppe? Also erstens, welche Suppe war es? Zweitens, für euch beide, was ist eure Lieblingssuppe, wenn ihr jetzt eine wählen könntet? Jürgen. Jetzt eine wählen kann. Glöschen. Ja, okay, alles klar. Dominik, deine. Pfannkuchensuppe mag ich jetzt gerade im Moment. Ich mag aber ganz viele Suppen. Oh, sehr gut. Klingt super. Na dann, können wir loslegen. Ja, tatsächlich war ich noch nicht fertig mit dem, was er schrieb. Zu der ihr mich die letzten Wochen, Stand März 21, inspiriert habt. Ich setze heute mal auf Jürgens Brillanz bei der Lösung, aber am Ende wird es eh wieder der Philipp bei Hinweis 3 lösen. Oh nein, halt so hoher Druck. Aber tatsächlich, Harald, von wegen Harald. Denn auch hier, ich werde einfach Dinge, die mich belasten, werde ich aus dem Weg gehen. Deswegen lese ich einfach alles vor und ich will gar nicht, dass ihr drauf kommt. Harald war der mir eine E-Mail geschrieben hat mit dem Betreff nur Laich. Nur was? Ich übersetze noch eine Leiche. Achso, okay, ich verstehe. Auch hier, ich will gar nicht, dass ihr es erratet. Ich werde das jetzt einfach mal hier nach und nach vorlesen. Er hat wirklich unglaublich viel Text geschrieben. Ich werde das gegebenenfalls an manchen Stellen kürzen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen bevormundet. Wieso? Okay, ich werde alles vorlesen, was hier steht. Das hat damit nichts zu tun. Zeilenbruch, Zeile 01, Zeile 02, Zeile 03. Obwohl ich letztes Jahr übrigens in Afrika verstarb, das wurde ich schon am 5. Juni 1941 in Torun. Hä? Ach so, da fehlt ein Ers. Obwohl ich erst letztes Jahr verstarb, wurde ich in Torun geboren. Nach der Schule und einer Lehre als Schaufensterdekorateur, netter Einwand, liebe Kinder, ist so eine Art steinzeitlicher Webdesigner, fand ich. Arbeitete ich in Genf beim Kaufhaus Schieß mich tot. Danach wurde ich Werbetexter bei der von Max Herz und Karl Schieß mich tot, letzter Namensgeber der Firma, bis heute armenischer Name, gegründeten Kaffeefirma. Also wenn ich das tatsächlich aussprechen soll, dann wird es schwierig. Chilinghirian. Also keine Dominik, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber so wie du vorliest, kann ich dir schwer folgen. Du sollst ja auch gar nicht folgen. Ja, ich merke schon. Du nimmst es ernst. Okay, dann bitte weitermachen. Ich werde einfach komplizierte Wörter auslassen. Weil so, am Ende des Tages, vielleicht denke ich auch zu viel, aber diese Details sind halt dann immer schön, wenn man das kennt vor Ort. Aber wie das Kaufhaus jetzt heißt, ist ja eigentlich uninteressant, oder? Außer da steckt ein Hinweis drin. Ha? Außer, nee, wenn ein Hinweis halt drin. Gar nicht. Das sind halt nett. Das ist, ich hab tatsächlich mit einem Kumpel, habe ich einen literarischen Club im Prinzip gegründet. Und der literarische Club sieht so aus, dass er mir Bücher empfiehlt. Und ich finde es immer total schön, wie du auf den ersten zwei Seiten immer schon merkst, was für einen Stil der Autor hat. Ja? Ob der quasi sehr kurze Sätze hat, ob der sehr lange Sätze hat, ob der sehr detailverliebt ist, Ich-Perspektive, allwissender Erzähler, bla bla. Und ich persönlich bin kein Fan von derart nuancierten, exakten und das der kleine Käfer hieß Gerd. So, ich denke, das ist was, das lenkt von der Gesamtstory ab. Wenn ihr natürlich sagt, ihr wollt wissen, wie jedes kleine Hotel heißt, kann ich das gerne als alles auch mitlesen. Also wenn du dich bei mir für die schöne Detailtiefe bedankst, dann meinst du das gar nicht ernst. Doch, aber ich bin ein, ja, it's a thin red line, wie ich das sagen pflege. Okay. Ich möchte damit nur sagen, ich finde es sehr gut, dass man auf den ersten Seiten den Stil erkennt. Und es, okay, wäre es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Ja, das ist ja tatsächlich wahr. Aber der Kollege hier schreibt fantastisch, neigt aber auch zu Detailreichtum. Aber ich lese jetzt einfach alles vor, was hier steht. Ich war aber auch nebenbei immer leidenschaftlicher Hobbymusiker. Nach meiner eigenen Einschätzung war ich 1957 mit 16 Jahren der beste Boogie-Woogie-Pianist in Deutschland. 1964 spielte ich sogar Vibraphon im Modern Swing Quartett. Oh, ich glaube, dann weiß ich sogar. Aber ja, ich weiß, dass ich nicht raten darf, deswegen sage ich nichts. Aber die Menschen daheim dürfen natürlich raten. Ja. 1975 gründete ich ein eigenes Quintett, immerhin eine Steigerung, unter meinem Namen. Mitglieder waren unter anderem die bekannten Jazzer Knut Kiesewetter oder Udo Gerhard Lindenberg. Letzterer war ja, wie ihr alle wisst, zuvor der Schlagzeuger beim berühmten Tatort-Vorspann von Klaus Doldinger. Mein damaliger Plan, der deutsche Fred Astaire oder der deutsche Sammy Davis Jr. zu werden, ging leider nicht ganz auf. Ja. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein typischer Fall. Man kann ja niemand kennt den Schlagzeuger vom Tatort. Das ist halt so eine nette Nebeninformation, die hier noch mitgegeben wird. Aber Credits, wo Credits hingehören. Mein ersten Hit, Platz 4 in Deutschland, hatte ich dann trotzdem ein paar Jahre später, vor allem zu verdanken den musikalischen, nicht menschlichen Fähigkeiten von meinem guten Freund Herbert. Alleine nach dem ersten Auftritt in der ZDF-Hitparade Hier ist Berlin verkaufte ich davon schlagartig 100.000 Singles. In meinem zweiten, heute sicherlich bekanntesten Hit, der auch noch oft gespielt wird, thematisierte ich schon lange vor MeToo die enthemmte und von der Gesellschaft stillschweigend tolerierte Übergriffigkeit von Männern bei günstiger Gelegenheit. Auch geht es darin geografisch um das Kulturzentrum des Bergischen Landes und Sitz einer sehr großen Krankenkasse. Fand ich absolut. Vor allem Polonaise Blankenese mit der Beschreibung, um Gottes Willen. Absolut großartig, oder? Also Kudos Harald, wirklich sehr schön. Mit meiner Bühnenfigur stürmte ich damit die Charts, 9 Wochen Nummer 1 in Deutschland, über 1 Million Verkäufe. Vor allem ganz ehrlich, dass sich das Ding irgendwie verkauft und dass der irgendwie durch die Clubs damit tingelt, beziehungsweise durch die Faschingsveranstaltungen, total verständlich. Und auch, dass so ein Karnevalshit gerade in der Ecke von Köln eine Mordsache ist und da zieht und dass du dann in dieser Karnevalssaison Tour machst wie ein Blöder und auftrittst wie verrückt und da Kohle machst, alles geschenkt. Aber dass das so ein deutschlandweites Phänomen war, das finde ich einfach völlig absurd. Das war der Mega-Hype damals. So. Naja, das liest man hier zwischen den Zeilen schon raus. Also es ist richtig, richtig bemerkenswert. Und Philipp, du hast es nebenbei gesagt, aber ja, hier Polonaise Blankenese ist tatsächlich der Song, um den es geht, wie wir später erfahren würden. Natürlich auch der fantastische Künstler, den ihr vielleicht jetzt schon kennt, aber der noch nichts zur Sache tut. Ja. Denn so weit sind wir noch nicht. Ich war ja mitten im Absatz. Der Name dieser Kurzfigur war dann einige Jahre später, gleich nach dem Mauerfall, nochmal so richtig in aller Munde. Tipp, nein, ich bin nicht David Hasselhoff und auch nicht Banana Joe. Fachleute nennen den Namensgeber eigentlich korrekt, den Punkt am Ende mit vorlesen, Jinx Torquila L. aus der Familie der Pikidae. Das muss ich ehrlich sagen, das habe ich überhaupt nicht kapiert, was das heißen soll. Aber vielleicht ist es einer der weiteren neckischen Details, zu der auch gerne weitere Informationen eingeholt werden können. Meine zweite Frau war Marianne Böhm, die in den 70er Jahren das bis dato beste deutsche Ergebnis bei einem Grand Prix erzielte, den dritten Platz. Später wurde sie bei diesem Wettbewerb sogar Jurypräsidentin, so muss es heißen. Fury. Ich nahm 1982 auch glorreich teil und wurde immerhin Elfter und damit Vorletzter im deutschen Vorentscheid. Die Jury war wohl zu kleinkariert. Es siegte Nicole Holoch mit ein bisschen Frieden vor Paola Maria Augusta del Medico, beide Lieder von Ralf Siegel. Fünfter war Jürgen Bäumer. Sechste wurde... Das ist genau das, was ich meine, mit vielleicht ein bisschen zu viel Details. So, da kommen jetzt sämtliche Felder noch. Und ich kürze dann doch an dieser Stelle ab. Das Lied vom Vorentscheid, Gesamttext, musikalisch eine Polka, bitte nur möglichst atonal vorlesen, um Gottes Willen nicht singen. Gerne ganz in den Auszügen. Philipp, möchtest du singen? Welches? So ein kleines Tier steckt in dir und mir, so ein kleines Tier steckt in dir und mir. Dieses Tier, das ist der Ohrwurm, immer in den Ohr will er sich bohren, immer in den Ohr will er sich bohren. Dieses Tier braucht keinen Bohrturm. Das ist der Song, mit dem er unterwegs war. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Kennt ihr den? Nein. Aber es reimt sich auf Ohrwurm, deswegen ist bin wahrscheinlich der Gag sicher. Dran. Ja. Ich war dreimal verheiratet. Mein Nachruf im Spiegel, das Leben des Sängers, war auch geprägt von Niederlagen. Er trank oft mehr, als gut für ihn war, und gab mehr Geld aus, als er hatte. Über beides redete er offen. Versuche, seine Bühnenfigur hinter sich zu lassen, scheiterten. Um später etwas Geld zu verdienen, nahm ich an der ersten Staffel von Ich bin ein Star, holt mich heraus teil. Ach du liebe Zeit. Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas. Viele kennen ja solche gescheiterten Stars nur als gescheiterte Stars. Also ich denke mir das bei unserem Bobberle, dass diejenigen, die nicht alt genug sind, um zu erfahren, wie dick Boris Becker in der BRD war, so wie sehr dieses Land halt irgendwie gehypt war. War der bei Ich bin ein Star, holt mich raus? Ja. Boris Becker, ja. Ah ja. Ich habe nie gesehen, deswegen. Nein, Boris Becker war da nicht. Boris Becker war in dem Besenschrank, aber was viele nicht wissen, das wird Dominik sagen, er war vorher schon berühmt. Ja, und er war drin. Und er war drin. Und hat ein Eis nach sich benannt. Nein, was ich sagen will, ist, dass es manchmal krass ist, weil man Menschen oftmals erst als gescheitert und abgehalftert kennenlernt. Und ja, das ist auch dann gut so bei manchen. Ja, aber die volle Tragik man natürlich erst zu schätzen weiß, in Anführungszeichen, wenn man erlebt hat, wie der oder diejenige auf dem Highest High war. Ja, du kannst halt auch nur richtig spektakulär scheitern, wenn du mal irgendwo oben warst, ne? Also wenn unser eins mal abgehalft hat irgendwo im Alter da daherkommt, da wird keiner sagen, ey, schau mal, wie der abgestürzt ist. Da werden die Leute sagen, schau mal, der war schon immer so. Ja, das ist tatsächlich wahre Worte. Neuntens, ich habe tatsächlich mal wieder überhaupt keine Erinnerung daran, also Auftrag an euch beide, erinnert euch bitte, wann das war. Ihr habt mich in Ach letztens doch schändlicherweise mit Klaus und Klaus verwechselt. Dabei heiße ich doch eigentlich Werner und bin kein Eiermann. Zur Lösung reicht natürlich der Name meiner Bühnenfigur. So. Außerhalb der Competition dürft ihr beide jetzt mir sagen, um wen es sich handelt. Der Kollege Weißmann weiß es schon. Herr Kraus, wissen Sie es auch? Ja, ich weiß es auch. Aber ich versuche gerade zu überlegen. Einer sagt den Vornamen und einer sagt den Nachnamen, okay? Ich versuche gerade zu überlegen, mit welchem Lied wir ihn fälschlicherweise in Verbindung gebracht haben. Ne, ich vermute eben Bolognese, Blankenese, dass wir das Klaus und Klaus zugeschrieben haben. Ja, ich glaube schon. Das kann sein, aber das haben die doch bestimmt gecovert. also los, Vater, komm in die Socken, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Mein Name ist Werner Böhm und mein Künstlername natürlich. Wendehals. Jetzt lässt er uns das nicht mal mehr auflösen. Komm mal Gottlieb. Ja, ich wollte es doch sehr wohl auflösen. Ich habe es euch quasi nochmal. Du standest vor dem leeren Tor und dann hat der Ball lag schon mit dem Nachnamen angefangen. Nee, der Ball lag schon drin und du hast ihn wieder rausgekullert und gesagt, so, jetzt darfst du den auch nachschießen. Oh, weißt du, was sein kann? Wir hatten es mal drüber, dass irgendwie Klaus und Klaus einen Rekord aufgestellt haben mit der längsten Polonaise der Welt oder Deutschlands oder keine Ahnung. Und vielleicht haben wir deswegen das mit der Polonaise Blankenese wieder falsch gezogen. Mir ist auch neulich aufgefallen, dass ich latent Torfrock mit Truckstop verwechsle. Oh, das ist ein bisschen Unterschied noch, ja. Ja, das ist einfach meine Matschbirne, es tut mir leid. Deswegen habe ich auch immer 40 Seiten Skript dabei. Jo, heute nicht. Im Zweifelsfall alles das. Also, Harald, ich fand es sehr schön. Wie gesagt, wenn ich auf hohem Niveau kritisieren darf, dann vielleicht ein wenig zu viel Detailliebe. Aber da merkt man, glaube ich, die Leidenschaft für den Charakter. Und auch da, die genannte Person, wie ich sagte, ist jemand, den ich nur als gescheitert kennengelernt habe und zu 0% mir gedacht habe, ob das jetzt quasi ein tiefes Schicksal dahinter ist. Und ich finde es schön, dass du eben jenes beleuchtet hast. Also der ist schon auch in unserer Kindheit durchs Fernsehen gehüpft und getingelt. Da hat man den halt nicht wirklich so wahrgenommen als, oh, den müsste man kennen. Aber der war schon präsent, also auch bevor er abgestürzt ist. Und ich finde, tatsächlich habe ich gelernt heute, dass der Schaufenster ausgestattet hat und Werbetexte geschrieben, was ich sehr schöne Anekdoten finde. Ja. Also Jürgen, und er hat neues das Vibraphon gespielt. Das Vibraphon. Also wisst ihr vielleicht nicht, aber ich habe auch schon quasi in einem Verkaufsraum Innendekoration gestaltet und Werbetexte geschrieben. Also Innenräume habe ich auch schon dekoriert. in quasi in Werners Fußstapfen. Das ist mit den Werbetexten nicht so viel. Naja. Also bei mir. Kommt noch. Aber kommt vielleicht alles noch, ne? Bist ja noch jung. Genau. Wir haben unser ganzes Leben noch vor uns. Ich habe neulich einen groben Fehler begangen. Ich habe beim Abendessen von durchschnittlicher Lebenserwartung gesprochen und dass ich ja schon die Hälfte durch hätte und dann ist mein Sohn. Fand deine Kinder nicht so so? Dann ist mein Sohn in Tränen ausgebrochen und hat mich in den Arm genommen und war ganz geknickt. Oh Gott, das ist das war nicht. Das war ein böser Schnitzer meinerseits, aber ich habe es dann auch ein bisschen genossen. Wow. Naja, wenn die so größer werden, dann entfernen die sich ja so ein bisschen von einem, ne? Ja. Und dann weiß man solche Momente zu schätzen, ja? Ja, klar. Erst ist es noch, wenn sie dann, also die werden dann so größer und dann sind die so ein bisschen weiter und dann sind sie aber manchmal krank und dann brauchen sie ganz viel Nähe und Zuneigung, ne? Und das genießt man dann ja auch wenn das eigentlich natürlich eine Mitleidssituation ist, ne? Aber irgendwie, man gewinnt dem dann auch was Positives ab. Und so war das. Also ich flehe dich an, dass du jetzt nicht irgendwie merkst, so ab und zu so sagst, übrigens, Kind, Papa wird nicht ewig leben. Ja, das bleibt auf jeden Fall mein Geheimnis. Voll Assi. Pressen, oh Gott. Was ich dem zum Einschlafen erzählt, bleibt auf ewig mein Geheimnis. Oh Mann. Schön, dass das alles in der Folge drin bleibt. Ja, wenn ihr mal wollt, dass eure Kinder euch in den Arm nehmen, hier, folgt mir für weitere Erziehungstipps. Oh Gott, boah, das wäre cool, danke. Ja, ich glaube, wir beenden das jetzt ganz schnell und machen noch einen Hinweis auf Jürgens neuen Erziehungsratgeber. Auf Instagram. Zu kaufen. Nee, TikTok. Auf Instagram. Auf TikTok. Auf TikTok. Tschüss. Um Gottes Willen. Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.